ich wiege keine 800 Kilo. Ist auch völlig egal, weil wir vergleichen nicht mehr. Wie bei den Bundesjugendspielen. Na, Hauptsache, wir senden vom echten Boxhagener Platz. Viel Spaß. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Meißen Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und hier ist unser Beitrag zu 33 Jahren deutscher Einheit. Hier ist unser Ossi René, hallöchen. Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten heute an diesem wunderschönen 2. Oktober 2023. Zur 122. Folge. So ist es. Ja, und heute auch wieder mit dabei, der Mann, der nicht warten kann. Achso, der Mann, der nicht warten kann und der die ganzen Kinder hier mitgebracht hat. Hi, Marc. Hallo, René. Hallo. Stefan, du auch wieder dabei. Ja. Ich bin begeistert. Achso, warum das? Ich find's toll. Heute mal wieder zu dreit. Ja. Sehr schön. Letztes Mal doch auch schon. Ja? Ja. Mein Gott, schon wieder 2 Wochen her. Kann mich kaum erinnern. Ich sag's dir, ja. Und heute ausnahmsweise an einem Montag. Ja, der 2. Oktober. Ja, denn ich kann am Mittwoch nicht. Ja, wir werden wahrscheinlich von dir erfahren, warum. Also dann danach. Und zwar sofort. Verhindert. Ab Volleyball. Du weißt, das Podcast bedeutet hier kein Privatleben. Ach so, ja stimmt. Transparenz. Ja, und Mist. Knebelverträge. Das ist ja gar nichts passiert in den nicht mal 2 Wochen. Wieso? Da war ja gerade mal jetzt ein bisschen. Bisschen was wird schon passiert sein. Okay. Was ist denn passiert? Ja, gucken wir mal. Ja. Marc, was ist denn passiert? Wie geht's dir? Ach, 2 Wochen. Der Herr drückt sich davor zu berichten, was in den letzten 2 Wochen war? Ich könnte gerne sagen, was war. Ich habe meine Freizeit genossen, viel unternommen. Ich habe in meiner Freizeit genossen. In Berlin und Umgebung. Weiterhin viele Freunde getroffen und ein paar private Projekte weitergetrieben, über die ich aber nicht reden darf. Nicht über reden darf? Nicht reden darf. Nein. Und nicht will. Nicht will und nicht darf. Nein. Off Air? Vielleicht. Das Off Air hört er wie gewohnt in den Outtakes. Das heißt, ach so. okay. Das war die Falle. Das wird eine Überraschung. Ob naja, das in den Outtakes, mal. Ob wir da was haben. Du kannst das klingt ja spannend. Jetzt seid ihr dran. René und Marc, wie läuft's bei euch? Ja. Also, die Arbeitszeit hat ja wieder begonnen. Tina. Dein Urlaub ist ja vorbei, genau. Da sind wir eigentlich ganz gut wieder reingerutscht. Hi Marc, um das mal dazwischen zu hauen. Ah, Marc. Auf Insta. Marc Lau. Ja, hallöchen. Tina und ich, wir waren gestern in Fürstenberg. Fürstenberg, schön. Ja, Fürstenberg an der Spree. Mhm. Und es war relativ unspektakulär, was den gestrigen Sonntag geschuldet sein mag, sprich, es war ziemlich tot dort. Okay. Kleines Follow-up zu unserer Erlebnistour nach Zeitz in Sachsen-Anhalt. Ja. Und zwischenzeitlich haben wir uns gewünscht, wieder in Zeitz zu sein. Ach echt? Ist das so? wir haben wie immer das Beste draus gemacht und da gibt es irgendwie, der Name Fürstenwalde ist erstmal Programm. Ja. Ja. Sprich, du warst in Fürstenwalde. Ja. Ich bin Füver, wie wir Berliner das nennen. Füver. Ah ja, wie ihr Berliner das nennt. Verstehe. Ja. Gut, wir müssen natürlich. Dann habe ich ja wieder was gelernt. Marc ist ja auch ein Berliner. Also ein anderer halt, ja. Ja, ja na jedenfalls, was wollte ich sagen? Ja, Fürstenwalde, der Name ist Programm. Sprich, die Wälder, die reichen da schon bis an den Stadtrand ran. Und da sind wir dann an der Spree tatsächlich so ein bisschen in den Wald reingelaufen. Das war schon mal sehr schön, wunderbar entschleunigt. Von da aus haben wir so eine kleine Biege gemacht am nördlichen Rand von Fürstenwalde und sind dann gleich gekommen zum, wie heißt das, Heimattierpark. Ah, okay. Ja, also Tierpark mit so hauptsächlich irgendwie einheimischen Tieren, aber nicht nur. Also es gab dort irgendwie auch mal ein paar exotische Vögel zu sehen. Ein paar Äffchen gab es dort auch. Ach so, der klassische Dorftierpark. Ja, wenn man das so nennen magst. Also ich kenne den aus vielen Ecken. Also in der Eberswalde ist ja vergleichbar. Das ist ein sehr beliebter Germendorf. Germendorf, Oranienburg, ja. Genau. Ja, also für 6 Euro Eintritt. Hast du viel gesehen? War schon okay, hat man einiges gesehen. Okay. Kann man ein bisschen rumstrollern, wie man so schön sagt im Englischen, ne? Ja, also da haben wir schon ein Stündchen verbracht. Und lass mich raten, Marc ist ja sehr sportlich. Du warst mit Fahrrad dort. Nein, wir sind mit dem Auto hingefahren. Aber mit dem Auto, okay. Ball, mit dem Fahrrad wäre sportlich, ja? Ja, definitiv. Okay. Also wie viele Tage willst du denn da unterwegs sein? Das ist ja fast Polen. Das sind 67 Kilometer. Fährst du mit dem Auto ein Dreiviertelstündchen? Das stimmt. Also mit dem Fahrrad... Bist du schon länger unterwegs? Ja, also ich finde es ja ganz toll, dass du mir diese Sportlichkeit irgendwie anheften magst, aber ich fürchte, da hört es dann auch auf. Da bin ich jetzt natürlich mega enttäuscht, aber ist halt so. Kann man nicht ändern. Ja, dann sind wir beide voneinander enttäuscht. Genau. Macht doch nichts. Richtig, dann erwarten wir halt nichts mehr von uns, dann sind wir nicht mehr enttäuscht. Ganz kurz eine Frage aus dem Chat. Wir sind ja parallel auf Instagram mit unserem Live-Feed. Ja. Der Marc, nicht du Marc, der andere Marc. Der Marc im Chat fragte, was wir in Friedrichshain machen. Ja. Damit hat er eine sehr gute Frage gestellt. Er hat es erkannt. Kurzer Location-Check. Wir machen Podcast. Ja, genau. Das hätte er sich wahrscheinlich nicht gedacht. Ja, aber kleiner Location-Check. Wir sind am Boxi. Am Boxi oder wie man außerhalb von Berlin sagt, am Boxhagener Platz. Und wir waren sehr überrascht, was hier los ist. Ja. Ich würde mal sagen, die Hölle wäre eine Untertreibung. Genau. Ja. So sieht die Hölle aus. Ihr wisst ja, Polizei und Feuerwehrsirenen und Kindergeschrei gehört zur Atmosphäre eines Podcasts unserer Couleur in den Sommermonaten. Aber das hier... Toppt es. Das ist quasi... das ist für uns ja der Podcast-Himmel hier. Ja. Also mehr Kinder an einem Ort wäre ja gar nicht möglich. Ich sag's ja. Jetzt freue ich mich darauf, dass sich jemand das Knie aufschlägt, damit ihr endlich ein bisschen Lalü vorbeikommt. Du musst, bei YouTube muss ja, wenn du Inhalte hochlädst, immer so einen Haken setzen, dass das kindertauglich ist. Ja. Wir haben ja hier eine gute Kontrollgruppe. Wenn hier kein Kind umfällt oder heult von unseren Inhalten, dann würde ich sagen, können wir den Haken setzen. Ja. Genau. Des Weiteren war ich mit Tina mal rund um den Hackeschen Markt. Wir waren das erste Mal in den Hackeschen Höfen und haben uns mal so die ganzen kleinen Gässchen angeguckt, die es dort gibt. Mhm. So um den Hackeschen Markt herum und auch so Richtung Synagoge, also Montbijou Park etc. Ja. Da gibt es dann viele kleine Dein Straßen. Postamt vorbei. Ja, sowas. Vorbei. Hm? Und das war ganz zauberhaft, weil wenn irgendjemand da draußen wie Tina selbst der Meinung ist, wenn ich irgendwo in einer anderen Ortschaft bin, einem kleinen Dörfchen, die haben da mal so ganz zauberhafte kleine Lädchen, wo es auch mal was anderes zu kaufen gibt, nicht alles so gleichgeschaltet ist wie in den ganzen Shopping-Malls hierzulande, dann kann ich nur sagen, diese kleinen Gässchen dort in Mitte bieten genau das. Kunsthandwerk, genau. Und Zeug und Kram. Ja, schon cool, so auf den Hinterhöfen da rumzudallern. Ja. Ja. Das stimmt. Ja, ist auch schön, sich einfach mal die Zeit zu nehmen und so auch die Ecken des Berliner Zentrums, was man sonst nicht so sieht, mal zu analysieren und ganz mal zu begehen. Genau. Das war wirklich das sehr zauberhaft. Gut. So, ich habe gerade gedacht, unser Telefon klingelt. Nein, aber weil die Handys sind hier natürlich alle aus. Genau. So sieht es nämlich aus. Ich außer meins. Nein. Und wir müssen dazu sagen, Boxhagener Platz, noch eine Bemerkung. Wir müssen nämlich ein bisschen leise sein. Weil man sonst die Kinder nicht hört, oder was? Weil es hier auch schlafende Obdachlose gibt. Ja, also das ist schon krass, was man hier sieht. Nee, es gibt halt Leute, die brauchen einfach Geräusche zum Einschlafen. Ja. Ich denke auch, die gehören dazu. Machen wir uns darüber mal nicht lustig. Ist traurig genug, dass es so ist. Aber wir kümmern uns jetzt um uns. Dann kriege ich schnell die Kurve. Ja? Ich habe ja auch was erlebt in meinen zwei Wochen. Ich hatte ein sehr tierlastiges Wochenende. Sehr tierlastig, okay. Aha. Und Pferde. Zwar, ja, wir haben uns ein Pferd und eine Pferdekutsche ausgeliehen. Aha. Wir waren in der Uckermark, fast zwei Stunden südlich von Prenzlau auf einem, ist das ein Reithof? Das sind auf jeden Fall Leute, die haben Pferde und Kutschen. Ja. Mhm. Und dann gehst du dahin. Kriegst du eine Stunde lang, anderthalb Stunden eine Einweisung, wie man ein Pferd mit Geschirr für eine Kutsche ausstattet. Oh. Wie man ein Pferd an eine Kutsche ranbindet. Diese Einführung dauert ein Stündchen, sagst du? Einfach eine bis anderthalb Stunden. An die Anhängergruppe. Alter Falter, ihr seid anderthalb Stunden da, habt das Gäuel-Lein vielleicht schon mal kennengelernt und habt dann gelernt, wie man das dort einschirrt und seid noch kein... Na, warte mal. Ja, gut. Na, pass auf. Und dann lernst du halt, also die Pferde, die sind alle sehr entspannt. Den Gaul, den wir hatten, war ein Schimmel. Der war schon verschimmelt. Brustbreite, breiter als meine Schultern. Okay. Und dazu gehört eine Menge. Und dann war er ungefähr... Er hatte mehr PS als Also ich du. Musste, um ihn ins Gesicht zu gucken, nach oben schauen. Mhm. Das Tier hat 800 Kilogramm gewogen. Und ja, dieses Pferd sollte dann den Tag mit uns verbringen. Ach, schön. Man muss ja dazu sagen, dass... Vanessa. Ja, Vanessa und ihr wart jetzt zu dritt wahrscheinlich, ja. Ne? Genau. Darf man den Namen sagen? Ja. Okay. Wir hatten auch noch Freundschaft mit dabei. Genau. Die ist ja Pferdefanat sozusagen. Und ja, zumindest kennen sie sich ein bisschen damit aus. Aber sie reitet da auch, ne? Die ja, auch, genau. Genau. Die sind ja beide hoch zu Ross. Ja. Genau. Nee, und auf jeden Fall, ja, dann, wie gesagt, kriegst du die Einweisung und dann geht's mit der Kutsche los, lernst noch, wie man eine Kutsche lenkt und so. Kriegst eine Landkarte, weil wir kennen uns natürlich in der Uckermark ja überhaupt nicht aus. Warte, kein Handy bei ihr habt? Oder? Google Maps? Nee, ja. Aber es war sicherheitshalber auf einer Papierkarte eingezeichnet, welchen Weg wir gehen sollten oder reiten sollten. Mhm. Wir waren also anderthalb Stunden unterwegs und zogen bis zu unserem ersten Rastplatz. Und am Rastplatz musst du das Pferd halt eben komplett von dem Geschirr befreien. Mhm. Ja, außer Halfter, der bleibt dran. Und Halfter? Ja, das ist sowas um den Kopf, so eine Strippe. Ah. Keiner, ja, frag mich nicht. Und dann stellst du das Pferd auf eine Koppel, dann machst du dein Picknick, kannst eine Stunde picknicken und dann gibst du dem Pferd Wasser und was zu essen. Dann kommst du wieder an die Kutsche ran und dann geht's weiter, ja. Du gibst dem Pferd Wasser und was zu essen? Ja. Was denn zu essen? Hafer. Also wir hatten einen Eimer Hafer bei. Das ist ein bisschen zur Motivation, gerade beim Einparken an der Kutsche. Da muss das Pferd nämlich rückwärts laufen tatsächlich. Ah, ja. Muss rückwärts finden. Ja, so ungefähr. Ach, schön. Ja, und das war also es war wirklich ein Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Für Leute, die keine Pferderfahrung haben, ist das wahrscheinlich unhandelbar. Ja. Das ging schon los, wir sind losgeritten und nach ungefähr 200 Metern blieb das Pferd einfach stehen. Ja, Benzin alle. Nee, Bock alle. Da war der Bock einfach alle. Der Bock alle, okay. Und dann musste halt jemand aussteigen, musste neben dem Pferd herlaufen, dann war es wieder in Bewegung und dann bist du hinten auf die Kutsche gesprungen, dann blieb es wieder stehen. Echt? Hat sich auch nicht irgendwie, war ja keine Peitsche mit dabei, so dazu bewegen Peitsche. Lassen. Das macht man doch nie. Nein. Also die Pferde sind wirklich, man muss auch dazu sagen, die Pferde brauchen das wohl auch, diese Bewegung, diese Arbeit. Ne? Wenn du die den ganzen Tag nur auf der Weide stehen hast, das ist kein Pferdeleben. Okay. Also die sind es gewohnt, die brauchen das. Ja. Und das war ja halt echt ein Paket von Pferd. Wir hatten eine Situation, da wollten wir es nach einem zweiten Picknick wieder anschirren, aber es hat sich nicht dazu überreden lassen, von der Weide mitzukommen. Und zieh mal ein 800 Kilogramm schweres Pferd, das ist gar nicht möglich. Ja. Das stand da wie in Stein gemeißelt. Ja. Und bewegt sich nicht. Ja. Hat sich nicht vom Fleck bewegt. Vielleicht hättest du den Podcast anmachen müssen. Vielleicht wäre es dann losgehört. Ich habe dann wirklich in den Halfter gegriffen und habe es versucht mit Dominanz, weil du musst die Pferden dann halt zeigen, wer der Herr ist, zu überzeugen. Mhm. Es hatte ausgereicht, den Kopf in die Richtung zu bewegen, in die wir gehen wollten. Und dann hat das Pferd entschieden, mir zu zeigen, wie stark es ist. Und es hat nur den Kopf wegbewegt. Du hast da gar keine Chance. Ne? Ja. War für René auch mal eine ungewohnte Situation. Ja, habe ich mir aber jemanden angelegt, der stärker ist. Ja. Ja. Hatte das Pferd denn auch einen Namen? Das Pferd hieß Gucho. Gucho? Ja. Okay, also, Gucho. Gucho oder? Nee, Gucho. Gucho. Gaucho. Nee, Gaucho dachte ich auch, aber es ist wohl ein Pole gewesen. Ah. Vielleicht ist es ein polnischer Name, keine Ahnung. Okay. Ja, also wer das selber mal machen will. Schön, ja, sag doch nochmal. Klingt nicht so, als ob ich das würde selber mal machen wollen. Warte mal, ich habe mich mir auch geschrieben. Such mal die Adresse raus. Friedenfelde, Uckermark. Und dann einfach mal nach Planwagen suchen. Weil das kann man nämlich auch machen. Man kann für ein paar Tage oder eine ganze Woche sich einen Plan fahren, inklusive Pferd mieten. Mhm. Und dann zuckelst du durch die Uckermark. Schön. Und schläfst unterwegs in diesem Planwagen, der wie ein Wohnmobil. Also auch mehrtägig sozusagen. Ja, genau. Ja. Oh, schön. Genau, wir haben, können wir doch mal machen. Wir haben ein Abenteuer. Ja. Absolut. Wir haben 95 Euro bezahlt für einen ganzen Tag. Also wir waren tatsächlich von 11 bis 18 Uhr dann mit der Kutsche unterwegs. Wobei anderthalb Stunden... Ein Weg, anderthalb Stunden, eine Stunde Pause, anderthalb Stunden der nächste Weg, anderthalb Stunden Pause, 40 Minuten der Und die ersten Weg. Anderthalb Stunden waren die Einweisung. Die Einweisung, genau. Ja, und wir waren halt jetzt auch ein bisschen später erst da gewesen. Also wir hätten von 10 bis 18 Uhr 8 Stunden normalerweise, minus anderthalb Stunden. Mhm. Wobei, gefühlt hat das jetzt auch keine anderthalb Stunden gedauert, dadurch, dass auch das Vorwissen ja schon so zumindest also, je nach Kenntnisstand in unserem halt auch Kreis schon da war. Ja. Genau. Ja, schön. Also wirklich coole Sache, packst dir die Kutsche voll mit deinen Picknick-Habseligkeiten und dann kommst du da an Stellen, wo du dann eben pferdegerecht pausieren kannst. War ein entspannter und sehr schöner Tag. Mhm. Leider mit fast 2 Stunden, ein bisschen weit weg von zumindest Südberlin. Ne? Ja. Aus dem Norden von Berlin bist du da wahrscheinlich schon in einer Dreiviertelstunde. Mhm. Ja. Also kann ich sehr empfehlen. War sehr, sehr Das cool ist ein super gewesen. Tipp. Können wir gerne auch nochmal verlinken in den Shownotes. Dann also wir werden das nochmal machen. Ja? Ich werde dir Bescheid sagen, Stefan. Ja, gerne. Ja. Weil, was fehlte war, der Mann auf dem Pferd obendrauf. Der Ritter, meinst du? Ja. Also, wir hatten nur einen Vorfall. Oh, jetzt kommt's. Wir hatten so also ein Pferd, sollte man partout mit seinen Füßen meiden. Weil wenn 800 Kilo auf einem Fuß stehen, dann ist Hufe. Und ist der weg, der Fuß. Ja, ja, also es ist alles gut. Es tut weh. Auf deinem Fuß? Der wird einfach innerhalb eines Sekundenbruchteils auf 3 mm gestanzt. Ja. Ich sage mal, mir ist kein Pferd auf den Fuß getreten. Okay. Oder mir ist kein Pferd auf den Fuß getreten. Nein, mir ist kein Pferd auf den Fuß getreten. Mir ist kein Pferd auf den Fuß getreten. Nee, mir ist kein Pferd auf den Fuß getreten. Ja. Nee, sag mal so, der Jüngste im Bunde hatte sich nicht an die Regel gehalten, dass Kinderfüße nicht unter Pferdefüße gehören. Ja. Aber ist alles gut. Mach mal einmal. Die 800 Kilo verteilen sich auf 4 Füße, somit sind es dann nur 200 Kilo und das kann man schon mal aushalten. Das ist doch keine Nachricht mehr. Nein, absolut nicht. Alles wieder gut. Apropos Nachricht, ich freue mich schon auf die internationalen Berlin-News. Genau, achso, das war das eine Tier-Event. Ja, gut. Ach, gibt noch ein zweites Tier-Event? Natürlich, Eisbären. Ach ja, Eisbären. Jetzt kommen wir jetzt zum Eishockey. Ja. Stimmt, 5-0 haben sie gewonnen letzte Mal. Habe ich gesehen. Wahnsinnsstimmung. Also ich bin ja da auch nur, ich gehe da immer nur mit, aber ich muss sagen, es ist schon... Das ist ja wie hier, du bist ja auch nur mit, Leute. Ist schon eine geile Stimmung. Genau. Also, kann man nicht meckern. Stefan? Ja? Was los? Hast du heute Bock, dich zu streiten oder so? Nee, da will der Herr wie immer noch nach dem Podcast sucht, verprügelt werden. Der sucht Streit schon wieder. Das ist ja, genau. Nee, wenn René so eine Vorlage liefert, dann muss man natürlich antworten. Ja. Ne? Ja, sehr schön. Die Eisbären. So ist das. Ja, da hast du doch auch das kann ich empfehlen. Ja. Ja. Ja, und dann war ich froh, dass das Wochenende vorbei war und ich am Montag, also heute, endlich wieder arbeiten kann. Und freue mich natürlich, dass jetzt ein erholsamer Tag vor uns liegt. Am Brückentag heute mit Podcast-Aufzeichnung und morgen frei. Ja, ne? Das war's auch schon für diese Ausgabe. Ja, sehr gut. Hey, du hast ja noch die wichtigsten Berlin-News vergessen. Also, ja. Stefan. Nein. Ja, wir hatten ja natürlich auch uns wieder Gedanken gemacht, worüber können wir sprechen? Was interessiert die Welt? Was interessiert unsere Hörer und Hörerinnen? Etwas weniger wortreich, Stefan. Worum geht's? Ja, das frage ich dich. Such dir was raus. Ja, aus was? Ja, aus unserer Liste. Was haben wir? Liste? Du weißt auch nicht, was auf der Liste steht. Dann, dann mache ich BVG. Ja. Du fängst genau. Okay. Nee, ich meine, dann lass mal BVG besprechen. BVG? Ja, ganz wichtig. Also noch nicht so wichtig, das neue BVG-Ticket. Ach du je. Ja. Das 29-Euro-Ticket soll möglicherweise nach Berlin zurückkehren. Nee, das steht fest. Das zum kommt einen? Auf jeden Fall. Ja, ach so, das mittlerweile steht es fest und es steht auch fest, dass das erst in 2024 geschehen wird. Also nicht am Anfang des Jahres, sondern eher Richtung Mitte des Jahres. Ja, wir haben ab dem 1.1. gibt es neue Fahrpreise in Berlin und Brandenburg, im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Damit schiebt man nochmal das Ticket an. Ja, und man hat halt entschieden, dass im ersten Halbjahr spätestens soll das 29-Euro-Ticket für Berlin AB kommen. Ja. Es wird ein bisschen anders sein als das bekannte, das bisherige 29-Euro-Ticket, was es ja vormals gab. Ja, das war ja eher so eine freundliche, wir machen mal eine gute Stimmung-Lösung. Genau, ne? Weil das hat wieder andere Regeln, dieses neue 29-Euro-Ticket. Unter anderem ist es nicht mehr übertragbar, das damalige. Im Gegensatz zu Corona, also diesmal, also zu dem Ticket während Corona und zu Corona selbst, ist es diesmal nicht übertragbar. Richtig, ne? Aber es ist auf jeden Fall eine gute Alternative zum 49-Euro-Ticket. Muss aber jeder selbst entscheiden, was er braucht. Also ich finde es interessant, weil du hast ja jetzt dann das 29-Euro-Ticket, nur Berlin. Ohne Berlin Übertragbarkeit. Ja. Jahresabo ist Pflicht. Ganz wichtiger Faktor. Gibt es nur im Jahresabo. Okay, ja. Und du darfst am Wochenende niemanden mitnehmen und auch nicht nach 20 Uhr deine Wortmeldung gleich marken. Oder hast du was zum BVG-Ticket, zu diesem einen Ticket zu sagen? Ja, bestimmte Frage. Zweite Alternative ist das VBB-Ticket. für 49 Euro deutschlandweit. Keine ICEs, ne? Ihr kennt die ganzen Einschränkungen. Ja, klar. Und das dritte Ticket ist das Standard-BVG-Ticket für knapp 70 Euro im Monat. Zwischen den drei Tickets muss man sich entscheiden. Und Marc? Nicht unerwähnt darf an der Stelle bleiben, dass das 49-Euro-Ticket, die Finanzierung da wohl immer noch unklar ist. Der Verkehrsminister Wissing weigert sich, dass der Bund sich in Zukunft an der Finanzierung beteiligt. Und die Länder sagen, ja, wir können das alleine überhaupt nicht stemmen. Ja. Und deswegen steht die ganze Idee momentan vor dem Aus. Genau. Siehst du, und jetzt sage ich mir so... Weil noch keine politische Lösung dafür gefunden wurde. Da bin ich ja froh, dass ich dieses 29-Euro-Ticket nicht im Jahresabo genommen habe. Im Moment sind die... Gibt es ja noch nicht, Achso, nee, was war das für ein Ticket, was dann wieder im Preis hochgegangen ist? Das war dieses 29-Euro-Ticket. Da wurde ja das reguläre Abo, AB, gesenkt. Richtig. Auf 29. Na, aber das wird diesmal anders sein. Und was Marc sagt, ja, wir hatten es ja berichtet im Sommer, letztes Jahr, wo es eingeführt wurde, dass es eigentlich für 2 Jahre geplant war erstmal, die Subventionierung. Ja. Das steht jetzt wirklich auf der Kippe und es wäre, glaube ich, ein echtes Desaster, wenn die Politik dieses Ticket verkackt. Ja, siehst du, ich war ja tatsächlich bei dem 49-Euro-Ticket, hatte ich ja auch die Wahl, bleibe ich bei meinen rund 70 Euro im Monat oder 700 Euro im Jahr ungefähr, man spart ja 2 Monate, oder gehe ich aufs 49-Euro-Ticket und ich habe gesagt, nee, mir ist die Übertragbarkeit und das mit der Mitnahme von Leuten ist mir wichtig. Ja. Jetzt bei 30 Euro bin ich tatsächlich am Überlegen, da komme ich ja fast günstiger, wenn ich 2 30-Euro-Tickets nehme. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Und gut ist ja auch, dass wir noch ein bisschen Zeit zum Überlegen haben. Genau, ne? Ja. So ist das. Ja, sehr, sehr spannend. Da und man muss sagen, nicht blöd vom Bund, von der BVG, ne? Weil das 49-Euro-Ticket klaut natürlich auch Fahrgäste. Weil ich kenne viele, die sich gesagt haben, ich wechsle zum 49-Euro-Ticket, wo die BVG ja sicherlich einen geringeren Anteil verdient, als an dem BVG-Ticket. Weil das 49-Euro-Ticket, ich weiß nicht, wie das Geld verteilt wird, das ist ja deutschlandweit. Da wird ja nicht gesagt, ja, da kriegt die BVG von jedem 49-Euro-Ticket auf der Welt was ab. Naja, die Verteilung ist natürlich anders, ne? Aber natürlich wird die BVG dafür auch subventioniert, damit dieser Preis natürlich gehalten werden kann. Aber wir werden sehen. Wir bleiben da dran auf jeden Fall, ne? Jetzt hast du natürlich schon eine Berlin-News aus aller Welt Es wurde hier im Podcast, habt ihr es zum ersten Mal gehört? Ja. Im meisten Berlin-Podcast gibt es natürlich auch die meisten geleakten Informationen. So ist es. Na? Da soll ich gleich nochmal eine ranschieben, eine nachschieben. Das ist vielleicht für Marco interessant. Bleiben wir jetzt nicht bei den Berlin-News, bei den internationalen? Wenn wir schon mal dabei sind, ist ja jetzt nicht so schlimm. Na klar. Weil ich habe das gehört, der Berliner Mauerweg, das ist ja... Marc kann da wahrscheinlich mehr zu sagen. Die Strecke, wo der Mauerverlauf mal war, kann man begehen und befahren. Genau. Und du kannst Berlin fast komplett umrunden. Es gibt 1-2 Stellen, wo das nicht möglich ist. Genau. Und deswegen weicht der Mauerweg auch vom tatsächlichen Mauerverlauf ab, um sicherzustellen, dass man ihn tatsächlich West-Berlin umrunden kann. Ja, okay, sehr interessant. Und da gibt es was Neues, denn... das Ganze ist ja jetzt schon etliche Jahre alt und jetzt wird ein neues Infosystem aufgebaut dafür. Mhm. Deswegen lohnt es sich demnächst, diesen Weg nochmal abzufahren oder abzugehen. Also es wird ertüchtigt, ne? Teilweise saniert, erneuert. Man will neue Aufenthaltsmöglichkeiten schaffen an bestimmten Lokalitäten rund um diesen Mauernweg. Und insgesamt sind es 160 Kilometer. So viel zum Thema Laufen. Ja, kann man sich ein paar Tage vornehmen. 45 Kilometer davon am Berliner Stadtrand, quer durch die Stadt und 115 Kilometer auf angrenzendem Brandenburger Gebiet. Da haben wir auch nochmal die Zahlen dazu. Ne? Und also auf jeden Fall eine Gelegenheit, da nochmal was neu zu machen. Und los geht's, glaube ich, im Südosten Berlins. Ja, da kann ich dir noch mehr zu sagen. Gerne. Im Süden von Berlin. Ja, ist ja deine Ecke. Im Süden von West-Berlin sind die Sanierungsarbeiten schon auf Teilstrecken fertig. Genau. Was da gemacht wurde, ist, der wird halt einfach Plan gemacht mit einer richtig plane Strecke. Das ist ja jetzt irgendwie alter Beton irgendwie oder wie ein Asphalt. so alter Asphalt, der mittlerweile dann auch schon sehr bäulich ist. Wie lange die Wende her ist. Ne? Ja. Also. Und dann werden, wie du schon gesagt hast, Sitzmöglichkeiten hingestellt, Informationstafeln werden aufgebaut. Genau. Und das ist übrigens die ein Fonds. Ja, die werden aber erneuert. Genau. Es gibt einen Fonds dafür, das Projekt kostet auch, hätte ich gewusst, dass du darüber sprichst, hätte ich den Beitrag, den ich in einer Kiez-Zeitung dazu geschrieben habe, nochmal mir vorher durchgelesen. Ach René. Nein, das ist tatsächlich, das ist sehr, sehr wichtig, wichtiges Stück Geschichte und das kriegt wirklich Geld zugeschustert mit dem, und das finde ich cool, dass das offenbar dem Land, weil das bezahlt ja der Bund, das viel wert ist. Dass so viel wert ist, dass Mauerweg da zu restaurieren. Denke ich auch. Ja. Na? Ja, dann müssen wir nochmal rückwirkend auf ein Großereignis in Berlin vom letzten Wochenende zurückkommen. Aha. Der Berlin-Marathon. Ach so. Bist du mitgerannt, René? Ich hatte keine Zeit. Okay, musstest beim Umzug helfen, ne? Ja. So ein Umzug? Genau, bei einem Umzug musstest du helfen. Ja. Da kann man auch noch mal sagen, Riesenereignis. Der Marathon ist bei mir genauso wie beim Umzug helfen. Ja? Ich sag immer, hätte ich gerne gemacht, aber ich hatte leider keinen Bock. Siehst du, so ist es. Hatte keinen Ziegenbock, genau. Wir können ja noch mal kurz sagen, Weltrekord bei den Frauen gelaufen, ne? Eine Äthiopierin. Dann gab es den fünften Sieg für, wie heißt der? Für Kipchoge heißt der, ne? Kipchoge, der bekannte Äthiopier, der schon 5-mal gewonnen hat. Zeig mal, wo steht der Name? Da. Kipchoge. Eliud Kipchoge. Kipchoge, genau. Ja. Und ein deutscher Rekord wurde auch gelaufen. Und auch in der Rennrollstuhl-Disziplin wurde ein Weltrekord gefahren. Sagt man das dann so? Rennrollstuhl? Gefahren dann. Ja. Ja. Also. Machen wir uns nichts vor, laufen wäre da nicht drin gewesen. Okay, genau. So viel dazu. Witzbattle kommt später. Und der Förderverein der Klebstoffindustrie hat ja auch teilgenommen, aber wenig erfolgreich. Ja, da muss man mal einen Satz sagen, das ist meine persönliche Meinung. Ich fand auch im Vorfeld des Marathons, und das ist jetzt eine subtile Kritik an die Medienlandschaft, dass der Marathon immer mit einem Nebensatz, aber die Klimakleber, ergänzt wurde. Das hat mich so genervt am Ende. Deswegen bin ich froh, dass es vorbei ist. Kannte man nicht eigentlich irgendwelche Klebeflächen in Berlin freigeben, wo man sagt, hier, klebt euch dahin. Da, guck mal, da sieht euch jeder, da könnt ihr euch hinkleben, da kriegt ihr keinen Ärger, das stört keinen. So sieht mein Gesicht aus, wenn ich nicht amüsiert bin. Achso, okay. Alles klar. Wir wollen nicht wissen, warum, Marc, aber vielleicht ist dir einfach das Gesicht eingeklebt. Ich glaube auch, ne? Hat er noch? Ah ja, gut. Ja, so ist das. Noch eine Berlin-Berlin-News. Was ist hier? Geht dir kein Licht auf bei, wenn ich sage, Festival? Ja, Festival of Lights. Genau, hier steht's. Oh. 6. bis 15. Oktober. Läuft also quasi. Was ist los? Was ist los? Ja, was ist los im Oktober, November? Es geht streng auf die Weihnachtszeit zu, ne? Vor Weihnachtszeit. Erinnere mich bloß nicht daran. Ich habe immer noch dieses Käthe-Kollwitz-Syndrom. Ach so? Käthe-Wohlfahrt, genau. Käthe-Kollwitz-Syndrom. Da tust du ihr jetzt unrecht. Ja. Für alle, die sich fragen, was Marc da eigentlich meint, hört euch die letzte Folge an. Ja. Folge 121. Genau. Für alle, die in Mathe nicht so gut sind, Folge 121. Passend dazu habe ich gestern Stolle gegessen zum ersten Mal dieses Jahr und das war sehr lecker. Däbel. Aber gut, das liegt bei mir daran, dass ich generell keine Stolle mag. Wie sieht es aus mit Baumkuchen? Ich liebe Baumkuchen. Das ist lecker. Dominosteine. Richtig schön, frisch und saftig. Bei Rewe 4,99 €. Dominosteine. Ich mag den von Aldi. Echt? Okay. Da gibt es so Baumkuchenspitzen. Das sind also wirklich nur die inneren Teile. Ja, das ist so Konfett. Genau. Ne? Ja, als Konfekt, das ist dann nämlich umso besser, weil die sind ja komplett umhüllt, die kleinen Baumkuchenspitzen. Ja. Das heißt, im direkten Vergleich mit, ganz genau, mehr Schokolade als bei einem normalen Baumkuchen. Ich finde, das macht den Baumkuchen gar nicht so aus, die Schokolade außenrum. Ja, das ist schön, das ist ein Highlight. Aber ich mag auch die Konsistenz innen drin mit den leichten Schichten, die ja auch verschokolatiert sind. Das sind sie übrigens nicht. Ist das nicht? Was ist das? Was ist das? Baumkuchen wird derart hergestellt, in Schichten. Dass es in Schichten gemacht wird. Aber innen drin ist nichts. Diese Schichten, die sehen bloß so aus, hell, dunkel, weil Teig wird aufgetragen, sehr dünn. Und die äußere Schicht, die wird angebacken und dann kommt die nächste Schicht drauf. Und die ist natürlich innen drin immer hell und nur außen. ist dann etwas dunkelbrauner. Deswegen sagte ich auch Konsistenz und nicht Geschmack. Ja. Ja. Könnt ihr jetzt mal aufhören über Süßigkeiten und Leckereien? Wir haben vergessen, Lidl und Netto zu erwähnen. Ja. Und Plus. Genau. Ja, Plus so, gibt es seit ewigen Zeiten nicht mehr. Aber genau. Hey, liebes Plus-Team, hallo vom Meißen-Berlin-Podcast. Ja, genau. Weiter so. So mit euren niedrigen Preisen. Ja. René, kannst du mal schnell in den Spüti gehen und Baumkuchen kaufen, wenn ihr schon drüber sprecht? Nee, kann ich nicht. Okay. Ich möchte nämlich die anderen Termine auch noch gerne erfahren. Die anderen Termine? Ja, mal gucken, ob euch die zusagen. Also, was ist los in Berlin? Hauptstadtwiesen, hatten wir schon gesagt, ne? Gibt es demnächst? Jazzfest kommt? Ist das was Wen für euch? Es interessiert mich überhaupt nicht. Ach so, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Jazz als Musikrichtung kann ich mal so gar aber, nichts aber anfangen. Aber Jazz ist ja auch keine Musikrichtung, sondern eher musikalisches wildes Üben und Kreieren. Das ist eine gewagte These. Oh, ja. Jazz ist ja wohl die Musikrichtung, die vor Kreation... Nein, was du meinst, ist Improvisation. Ja, aber ja, ist ja Jazz ganz, ganz... Also das ist ein Aspekt des Jazz. Es gibt auch viele Jazzstücke, die also wirklich immer nur einen bestimmten Improvisationsteil haben. Ja. Aber ansonsten ist es ein fest durchkomponiertes Stück. Also gefühlt wird im Jazz alles erfunden, was in der Musik nachher Fuß findet. Das ist aber jetzt eine schöne, kontroverse Diskussion. Nee, das ist beim Techno übrigens genauso. Ja, dazu hört ihr unseren Musik-Podcast. Irgendwas ist doch Musik. Ja. Irgendwas ist doch immer in der Musik. Der genau. Irgendwas ist doch Musik. Okay, wenn Jazz euch nicht so zusagt, wie sieht es mit dem litauischen Kinofestival aus? Na, da hat es an der Sprache ein bisschen. Okay, na, es sind ja nur Filme, die aus Litauen kommen. Ah, verstehe. René guckt gerne litauische Filme, aber leider nur im Original. Genau, richtig. Ohne Untertitel. So und ist es. Also dann hat er leider das Handicap, dass er überhaupt kein Litauisch Okay, wenn es mit Litauisch nicht klappt, es gibt noch das italienische Filmfestival, was auch Anfang November stattfindet, okay. Also nicht mehr lange hin. Dann sehr interessant, die Märchentage im Tierpark Berlin. Anfang November für 3 Wochen. Märchentage. Märchentage, sagt mir was. Das gibt es doch auch schon seit Jahren. Genau, das ist ein wiederkehrendes Event im Tierpark Berlin. Das sollte man mal mitgemacht haben. Ja. Ich erinnere mich nämlich, wie damals eine Mitstudentin aus meiner Studierendenzeit mich darauf hinwies, dass sie wohl dort gewesen wäre und dass es wohl ein großes Hallo war. Ja. Und ich nehme mir das eigentlich seit Jahr und Tag vor, um dann da mal daran teilzunehmen. Schön, dass ihr mich da nochmal, ich will nicht sagen getriggert, aber dass ihr mich darauf hingewiesen habt. Hier. Zum einen, zum anderen in dem Zusammenhang, die Tage der Märchenhütte sind auch nicht mehr weit. Die Märchenhütte? Ja, wahrscheinlich auch. Aufhaarig. Ah ja, okay. Ach stimmt, da kann ich mich auch erinnern, ja. Ich habe da übrigens auch eine Meinung zu. Ich finde es mega langweilig. können wir zum nächsten Punkt gehen? Ja, von mir aus. Weil du was Märchen nicht magst? Nee, oder? Ich finde es langweilig. Was? Märchentage? Ich habe Märchentage im Tierpark. Ja, toll. Na, das ist für Kinder. Du hast doch Kinder, René. Ich hasse Kinder, ja. Aber deswegen muss ich mir keine Märchen, gar keine Märchen. Da haben wir es wieder. Okay, weiter geht's. Was für eine Vorlage. Nein, und dann wisst ihr ja... Oh, ich habe das laut gesagt, ganz viele Eltern gucken böse, aber die sollen mal ihre Bierflasche erstmal zur Seite stellen und ihre Zigaretten ablegen. Genau. Dann können sie auch herkommen und das Fahrrad dort richtig abstellen. Genau. Ja, und dann gibt es ja noch einen 100. Geburtstag zu feiern. Ach nee, so? Du hast die hier vergessen, die News. Welche? Erster Weihnachts... Ja, ich wollte jetzt nicht schon auf die... Weil Marc ja gesagt hat, oh, erinnere mich nicht an die Weihnachtszeit. Das ist aber nett von dir, dass du deinen Inhalt dynamisch an Marc seine Belanglosigkeit anpasst. Ja, genau. Bin wie eine künstliche Intelligenz. Ende November öffnen natürlich die ersten Weihnachtsmärkte in Berlin. Und das heißt, es ist auch nicht mehr lange hin. Ne? Es sind 6-7 Wochen. Hier vibriert irgendwas. Das war ich. Ach so, okay. Kann es sein, dass es regnet? Es tropft so ein bisschen. Hey, wir sitzen unter einem Baum. Tina ist unterwegs. Es kann nicht regnen. Es darf nicht regnen. Ach so. Was glaubst du, was ich zu hören kriege? Ja. Wenn sie jetzt irgendwie, dass ich einen neuen Kaffee irgendwie zusammen dann kaufen... Dann musste ihr mit dem Regenschirm entgegenkommen, wahrscheinlich. Ja, aber wir haben keinen Regenschirm. Stefan. Ich habe einen zum Glück. Streu hier ich habe auch so komische Ideen. Genau. Ich komme in Teufels Küche. Ja, also 2 Events noch. 100. Geburtstag von Loriot. Vico von Bülow, richtig. Die Älteren erinnern sich. Am 12.11., nicht, dass ihr dann sagt, ihr habt es nicht gewusst, wir haben es euch rechtzeitig gesagt. Der 12.11.? Ja, ah, ja. Als Tipp, in der ARD-Mediathek ganz viele Sachen von Loriot, lohnt sich, da einfach mal wieder zu gucken. Mein Name ist Klose, ich kaufe hier ein. Ja. Zum Beispiel. Ich hätte gern, was kostet eine Leberwurst? 2,15 Mark, wie viel würde sie denn kosten, wenn ich 10 kaufe? Genau. Ja. Okay. Ja, und für alle, die gerade in Amerika Urlaub machen, noch ein Hinweis: ringförmige Sonnenfinsternis gibt es bald am 14. Oktober. Nur in Amerika zu sehen. So, genau. So viel zu den internationalen Berlin-News. Das nein, war dann mal wieder... Gut, sag mal, ich finde es gut, dass du auch mal über den Tellerrand guckst. Ja. Und deswegen war der Amerika-Tipp jetzt ganz gut eigentlich. Genau, weil ich kenne ja auch jemanden, der gerade in Amerika im Urlaub ist. Marc macht einen Kontrollblick, deswegen war er kurz verschwunden. Aber es ist alles okay, Marc? Ja, die Aufnahme läuft nach wie vor. Ich muss mal gucken, wie viel Zeit schon verstrichen war. Ja. Und alles im Plan. Und dann haben wir noch ein ganz aktuelles Thema. Ist zwar nicht Berlin, aber wir sehen hier ganz viele Kinder und es ist Herbst. Hier liegen schon ein paar Blätter. Und René, ich habe dir vorhin die Nachricht geschickt. Ich hoffe, du hast dir die mal angeschaut. Ja, aber dadurch, dass sie mit einer Firma zu tun hatte, dachte ich, du wirst von denen hintenrum bezahlt und willst das wieder runterbringen. Nein, aber das kann man ja mal erwähnen. Das ist ja sehr interessant. Jetzt hast du natürlich mein Handy, das ist schlecht. Es geht um Haribo. Genau, es geht um Haribo. Und Kinder sammeln ja im Herbst Kastanien zum Beispiel. Ne? Kennst du auch noch? Ja, aus deiner Kindheit. Nee, Marc war kein Kind. Leute wie ich, die werden nicht geboren, die werden gebaut. Ah, okay. Und es gibt eine Aktion im Oktober von Haribo, wo Kinder ihre gesammelten Kastanien zu Haribo hinbringen können. Und die kriegen im Verhältnis 1:10 Süßigkeiten dafür. Das finde ich verantwortungslos. Nochmal, du gibst also 10 Kilo Haribo ab und kriegst 1 Kilo Gummibärchen. Quatsch. Ja. Kastanien. Nee, du kriegst 1 Kilo Kastanien. Du gibst 10 Kilo Kastanien ab und kriegst 1 Kilo Gummibärchen. So ist richtig, René. Genau, richtig. Ne? Und das finde ich blödsinnig. Ja, ich finde auch. Gibt es schon seit ganz vielen Jahren und ich kannte das gar nicht. Ja, und ich habe es jetzt in einem anderen Podcast gehört. Ich finde, es sollte auch abgeschafft werden. Tja. Okay. Dann lass uns wenigstens noch was Wissenswertes aus dieser News machen. Es ist ja zum Glück nur an einem Ort in Deutschland, nämlich an dem Firmenstandort. Der ist wo? Soll ich sagen? Ja? Was heißt denn Haribo? Ja, da ist es nicht. Es ist, glaube ich, ein Vorort. Ne? Das war nicht Bonn. Achso. Ja, also Haribo, damit es jetzt auch der Letzte weiß. Das BO steht für Bonn. Hari Riegel aus Bonn. Ah. Haribo. Herr Riegel ist nämlich der Erfinder des Haribos. Und jetzt kommt's. Ich habe eine super geile Anekdote mal gehört. Ich glaube, jetzt wird's spannend. In der Mediathek, ZDF oder ARD, müsst ihr mal gucken, sucht man nach Haribo. Hm? Da ist, glaube ich, die Firmengeschichte. Und da, was mir hängen geblieben ist und was ich super geil fand, war, früher gab es so fahrende Marketeers. Das sind Marketingfachleute, die halt so von Firma zu Firma tingelten. Hi Susi. Die Eisbären haben übrigens 5:0 gewonnen, weil wir dabei waren. Ja. Die tingeln dann so von Firma zu Firma und machen halt so schlaue Ideen, verkaufen die. Mhm. Und da war so ein Marketier, der ist halt zu Herrn Riegel aus Bonn. Ein Marketier. Und hat gesagt, ey, ich habe einen geilen Slogan. Und da hat der Harry Riegel gesagt, sag mal. Und er, nö, 50 Mark. Und er, hier 50 Mark. Und er, und? Haribo macht Kinder froh. Bumm. So kommt der Slogan, Haribo macht Kinder froh. Aber das war natürlich nur die erste Hälfte. Weil das heißt ja, Haribo macht Kinder froh und Erwachsenen ebenso. Na. Und die zweite Hälfte hat er sich mit 5 Millionen bezahlen lassen. Ja, so hi Jens. Die kam Jahre später, die zweite Der Zusatz Hälfte, sozusagen. Ja. Weil sie gemerkt haben, sie müssen die Zielgruppe erweitern. Das auch erweitern. Die Kinder genug Süßigkeiten gefressen haben. Genau. Die Kinder, denen sind alle die Zähne schon ausgefallen und dann brauchten sie Leute, wo die Zähne ein bisschen stabiler sind. Soll ich euch mal ein Geheimnis verraten? Ja. Gummibären ist was ich nie esse. Echt? Also ich wüsste nicht, weil ich letztes Mal Gummibären gegessen habe, weil die schmecken mir überhaupt nicht. Geht mir bei Eisbären, so wollte ich sagen. Ich war ein bisschen abgelenkt gerade. Ja. Geht mir übrigens bei Bonbons so. Ja? Ja. Oh, Bonbons. Also Bonbons, nee. Okay. Ich mag keine Lakritze. Ah, echt nicht? Das ich finde Lakritze cool. Lakritze ist... ich habe als Kind... Ja. Als Kind wollte ich das auch nicht, aber jetzt als Erwachsener esse ich es durchaus. Ja. Aber nicht sehr oft. Wenn dein Therapeut sagt, das geht in Ordnung, dann bleib dabei. Genau, der Therapeut. Ne? Gut, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, ist ganz schön wild hier. Ne? Wollen wir noch ein bisschen was zur Umgebung sagen? Oder wollen wir zur künstlichen Intelligenz kommen? Oder wollen wir ein bisschen... Ja, ich sag mal, die Welt verändert sich. Die Welt wird ein bisschen bekloppt. Da vielleicht das ein oder andere Thema? Ja, das ist gut. Das gefällt mir. Bekloppte Echt? Welt ist Bekloppte gut. Welt? Ja. Ja? Okay. Dann machen wir das. Und zwar Stichwort Bundesjugendspiele. Sagt euch das was? Ja. Marc kennt es ja noch von früher, weil du bist, wir können es ja sagen, das wissen ja auch die meisten, du bist ja im Westdeutschland groß geworden. Du bist ja leider in Westdeutschland groß geworden. Nein, erst nein, nein, nein, nein, nein, das stimmt nicht. Marc ist nicht in Westdeutschland groß geworden, sondern in West-Berlin. Ja. Genau, für mich als West-Berliner gab es nur drei Sorten von Menschen aus Deutschland, nämlich uns West-Berliner und dann gab es die Ossis und die Wessis. Ja. Ah ja. Ja. War eine einfache Zeit damals. Das stimmt. Ja, du wirfst es aus der Ostperspektive immer alles in einen Topf. Aber ja, ja. West-Berliner und Westdeutsche sind tatsächlich zwei unterschiedliche Menschen. Völlig andere Spezies. Menschen. Ja, nein, Spezies. Aber, genau. Ist es doch traurig. Wir haben 2023. Warum reden wir noch über Ossis und Wessis? Ja, weil sie die Himmelsrichtung noch nicht abgeschafft haben. Ach, Leute. Es gibt nur noch Norden, Süden, Osten, Westen. Ja, warum Stefan? Weil es einfach... Wenn du einmal so sozialisiert bist... Ja. Dann kriegst du das nicht mehr reingeprügelt. Aber sozial spielt das doch wirklich keine Rolle mehr. Also wenn ich sage, ich bin in Ost-Berlin, dann soll das heißen, ich bin irgendwo im Osten von Berlin. Ja. Ich bin übrigens auch in Süd-Berlin unterwegs und in Nord-Berlin manchmal. Also, René, du bist doch nett, obwohl du aus dem Osten kommst. Wie kommt das denn? Ja, ich bin der einzige nette Ost-Berliner. Nein. Also kommen wir mal zurück zu den Bundesjugendspielen. Was verbindest du damit, Marc? Hast du da früher mitgemacht? Du musstest ja mitmachen, ne? Bauchschmerzen. Da hat nämlich nie mitgemacht. Erfolgreich oder? Ja, natürlich. Okay. Aber das war doch bei uns, also letztendlich Sportfest, ne? Ja. Ja, im Osten genau. Die Spartakiade. Ja, das war das Größere. Aber es stimmt. Im Osten war es so, es gab immer dieses Sportfest einmal im Schuljahr und die Spartakiade war halt das Übergeordnete, ne? Wo dann die Besten quasi dabei waren. Ah ja, okay. Das war sozusagen das Pendant. Und warum sprechen wir die Bundesjugendspieler an? Denn da gibt es jetzt was Neues. Weil sich dort was geändert hat in der Bewertung. Es soll sich was ändern. Ne? Ja, genau. Ab 2024 an Grundschulen, nämlich der Wettkampfgedanke wird abgeschafft. Aus Wettkampf wird Wettbewerb. Genau, deine Reaktion ist nämlich auch das, René, was mich auch dazu veranlasst hat, dieses Thema mal anzusprechen. Einfach nur alten Wein in neuen Schläuchen, nur das Wording, genau, die Begrifflichkeit wird angepasst. Ein plakatives Beispiel ist, normalerweise kämpfst du eben gegen all deine anderen Schüler und dann hast du sowas wie Ballweitwurf. Mhm. So, und dann wird gemessen, alles klar, 63,90 Meter. Ja. Mal abgesehen davon, dass es für so einen Schüler vermutlich relativ viel wäre. Aber das wurde notiert. Und das wird jetzt aufgeweicht einfach nur. Also es bleibt alles beim Alten, nur es wird aufgeweicht. Das heißt dann nämlich, er hat zwischen 50 und 60 Meter geworfen. Ich finde auch, wir sollten für das Wort Armut, das sollten wir abschaffen. Weil wer hat Bock auf Armut? Ich finde Armut scheiße, lass es uns doch Weinmut nennen oder so. Ja, aber da fällt mir gerade ein. Du solltest dabei unbedingt dein Gesicht füllen. Richtig, genau. Ja, hat sich das sagen gehört, als wenn ich das ernst meine? Oh ja, mach mal. Probier mal. Probier's mal. Ich bin gegen das Wort Armut. Da fällt mir ein. Heute habe ich gelesen, dass irgendwie beim Hammerwerfen irgendwie ein Weitenrichter getroffen wurde. Habe ich nur eine Überschrift gelesen. Ja, sollen die Zukunft nicht mit Gummihammer werfen? Nee, aber was Marc sagt, ist vollkommen richtig. Also ein paar Beispiele kann ich auch nennen. Und zwar die Freude am Sport und mehr Bewegung sollen im Vordergrund stehen. Blabla. Ne? Beim Weitsprung ist es so, dass es Zonen geben wird, statt konkrete Weiten zu messen. Tonen mit Teamübungen, also rückt das Team in den Vordergrund. Interessant auch, kann man da wieder anknüpfen, René, Ballweitwurf wird zu Ballzielwurf. Also ja, wie ihr schon sagt, ne? Alter Wein in neuen Schläuchen. Am Ende erhalten alle eine Urkunde für ihre Leistung und ihre Punkte. Aber ganz ehrlich, wenn sich sowas ausdenkt, hat der dann im Lebenslauf zu stehen, ich habe das Wort Wettkampf abgeschafft. Wo ist denn da die Leistung jetzt? Ne? Das frage ich mich halt auch. Ne? Also, obwohl, es ist ja alles noch da. Es ist nur, wie gesagt, aufgeweicht. Es wird anders verkauft. So, also was ist denn der Beweggrund? Wegen dem Wort Kampf. Das macht mich aggressiv. Ja. Das Wort Kampf. Also genau. Nee. Also, ich würde gar nicht auf die Begrifflichkeit kommen, sondern tatsächlich auf die Durchführung. Wir haben ja gelernt, irgendwie, es wird nicht mehr die konkrete Weite gemessen, sondern nur der weiten Bereich angegeben. Und da stellt sich wirklich die Frage, was erreiche ich denn damit? Du kategorisierst quasi. Eigentlich müsstest du ja rein theoretisch, um es fair zu... Ich habe gerade ein Buch gelesen über Gerechtigkeit. Ja. Ich weiß jetzt leider nicht den Titel, also das Buch heißt Gerechtigkeit. Und da ist genau sowas, wird da besprochen. Dieses, dass man versucht, alles gerecht zu gestalten. Ne? Mhm. Das hat mit Gerechtigkeit aber nichts zu tun in dem Fall. Ja, aber warum werden nur noch Zonen gemessen? Dann weißt du doch gar nicht, wer besser ist. Ja, das soll, genau das soll ja nicht mehr passieren. Aber was ist denn das für ein Wettkampf? Ja, pass auf, pass auf. Also es ist ja... Nimm das Wettbewerb, aber es bleibt trotzdem seltsam. Das Ganze ist ja noch in der Diskussion, ne? Und die Diskussionen sind teilweise sehr extrem. Und jetzt kommen wir zu dem, was ihr halt hinterfragt habt. Es geht darum, dass Leute nicht mehr bloßgestellt werden. Bloßgestellt, dann soll man nicht mitmachen. Ja, dann werden sie auch erst recht bloßgestellt. Dann heißt, hier, der hat wieder nicht mitgemacht beim Sportfest. Achso, es geht jetzt um die Kinder. Verstehst du? Genau. Die werden so bloßgestellt wie vorher auch. Also vorher hat er nur 12 Meter geworfen. Diesmal heißt es, er hat eben nur zwischen 10 und 14 Meter geworfen. Also pass auf, es geht ja ganz konkret um Kinder jetzt, offenbar. Genau. In der Erziehung spielt es ja auch schon ewig eine Rolle. Ne? Kinder dürfen nicht mehr negativ bewertet werden und so weiter und so fort. Ne? Genau. Ich habe ja eine Erziehungstheorie. Und zwar, wenn man als Elternteil um sein Kind herum helikoptert und es ständig von äußeren Einflüssen fernhält, dann lernt dieses Kind nie, mit diesen Einflüssen in Berührung zu kommen. Und wenn es dann auf sich allein gestellt ist, wird es damit komplett überfordert sein. Ja. Wir erziehen uns eine Generation konfliktunfähiger Menschen. Ja, Verweichlichung sozusagen. Ja, das ist ja so schon lange Thema. Genau. Und ich rede da nicht vom Rohrstock. Ich bin auch nicht dafür, dass man Kinder schlägt. Nee, da geht es ja auch nicht. Also nicht von einer bestimmten Uhrzeit. Aber du würdest sagen, ein Kind kommt automatisch irgendwann in so eine Extremsituation und das wird jetzt quasi nur... Wir nehmen den Kindern... irgendwann kommt dieser Wettbewerbsgedanke und dann kommen die damit nicht klar. Weil sie darauf nicht vorbereitet sind. Ja. Und die Kinder werden sich du wirst dich immer messen als Kind mit anderen. Ne? Egal, ob das jetzt ein Erwachsener... Da habe ich doch ein super Thema gefunden, oder? Ein sehr kontroverses Thema, wo alle einer Meinung sind. Ja. Vielleicht ist der Gedanke dahinter... dass das Kind eine entsprechende Reife erstmal erlangen soll. Mhm. Eine geistige Reife, um das dann besser verarbeiten zu können. Dass man sagt, wenn die Kids noch zu jung sind, dann könnten sie ja traumatisiert werden durch das Erlebnis des Versagens. Die Frage ist, ob das Traumata größer ist, wenn sie ihr Leben lang gewohnt sind, dass es keine Konflikte gibt. Ne? Und ich irgendwann kommen die. Ja. Es ist ja ein schwieriges Thema, weil die Gegenseite wird ja sagen, oh, jetzt sitzt da einer, der sagt, Kinder müssen gequält werden. Ne? Nee. Das ist natürlich Quatsch. Ja. Wir wurden doch auch nicht gequält, aber wir wurden Sprich halt... nur für dich. Ach so. Okay. Ja, ich weiß noch, wie meine Eltern zu mir sagten, geh nicht durch diese Kellertür. Ja, aber geh nicht durch die... Und dann bin ich durchgegangen. Was habe ich gesehen? Nichts. Bäume, Straßen, Autos. Ja, ach so. Jetzt hat er verstanden. Der Witzbettel, den können wir uns heute eigentlich schenken. Aber René kennt es ja auch noch von früher aus dem Sportunterricht. Ich sage nur Teamball, ne? Zwei Teams und Tipp-Top-Schritte. Und wer wurde immer als letztes gewählt? Du und dann ich. Genau. Ne? Also das ist ja auch zum Beispiel. Also, das ist Mobbing. Es hieß dann immer so, alle, die übrig sind, sind ein Team. Ja. Und wir können dem Ganzen noch eins drauflegen, denn nicht nur bei den Bundesjugendspielen wird es eine Änderung geben. Oh Mann. Jetzt kommt es nämlich auch im Fußball. Es gibt keine Tore mehr. Selbe Schublade. Hurra. Pass auf, selbe Schublade. Es wird nur noch die Richtung. Es wird einfach nur noch die Laufleistung bewertet. Ja. Das finde ich gut. Man streicht beim Fußball, beim Jugendfußball den Ergebnisdruck. Denn bei den 5- bis 11-Jährigen streicht man je nach Landesverband schneller oder mit etwas Verzögerung Ergebnisse, Tabellen und Meisterschaft. Aber ganz ehrlich, dann kann man das doch erwürfeln und dann kann man das die Schuld auf den Zufall. Dann kann man sagen, ey, sei nicht traurig, der Zufall war nicht auf deiner Seite. Nur in Turnieren. Ist doch besser als zu sagen, ihr wart einfach viel zu schlecht, du musst dich mehr anstrengen. Sei nicht traurig, du kleine Heulsuse. Und dann ist alles wieder gut. Genau. Ja. Also nur in Turnieren kann man noch Titel gewinnen. Und der DFB sagt dazu, man möchte den Ergebnisdruck reduzieren, dafür auf individuelle Entwicklung und Förderung setzen. Warte, lass kurz eine Pause für Applaus. Für Nachdenken? Nee, fürs Publikum für Applaus. Ach so, klatscht nicht. Also schade. Ja. Ja. Ich weiß, ja, keine Ahnung. Also kann man doch irgendwie nur den Kopf schütteln. Demnächst wird es wahrscheinlich so laufen, dass man sagt, man sollte davon absehen, Kinder zu kriegen, weil man würde, wenn man sie zur Welt bringt, eh nur quälen mit dem echten Leben. Was? Was wolltest du sagen? Nichts. Ich guck noch mal auf deinen Zettel, um zu schauen, ob da noch etwas Erhellendes steht. Weil du hast gesagt, beim Fußball, im Landesverband wird schneller oder mit etwas Verspätung alles abgeschafft. Ergebnisse, ja. Tabellen, Meisterschaften. Bei den Jungen. Ja, aber was bleibt dann noch? Ja, die spielen einfach nur. Ach so, die spielen einfach nur. Okay. Jetzt kommt die Sache. Nicht mehr 90 Minuten gespielt, sondern und es gibt keine Halbzeiten mehr und es werden keine Tore mehr gesetzt. Die spielen ja, einfach. Doch, also die spielen einfach, bis irgendjemand sagt, so reicht jetzt. Aber weißt du, was das Problem sein wird? Das Problem wird sein, das ist ja auch sehr bekannt, du brauchst bei einer Tätigkeit immer einen Sinn. Und wenn du... Wo liegt der Sinn? Ja. Gib einem Menschen eine Aufgabe, die keinen Sinn hat. Also puzzeln. Ja, zum Beispiel. Es gibt Leute, die erkennen da einen Sinn, deswegen puzzeln sie gerne. Und die Mehrheit der Menschen erkennt da keinen Sinn drin und macht es deswegen nicht. Mhm. Weil es sehr unbefriedigend ist, eine Tätigkeit zu tun, die keinen Sinn hat. Ja. Und ich weiß nicht, ob der Sinn daher darin besteht, einfach über den Platz zu laufen, dann können sie auch trainieren miteinander. Dann brauchen sie nicht mehr gegeneinander antreten. Wo ist dann die Motivation? Ja, muss man gegeneinander trainieren. Genau. Ich bin 2 Runden mehr gelaufen als du, Muschi. Und dann wird gesagt, das ist doch egal. Ja. Wir sind beide gelaufen. Genau. Und es geht nicht darum, wer jetzt länger oder weniger gelaufen ist. Aber wenn ich nun mal einen längeren habe... Ach so, darum geht's nicht. Genau. Nee. Passend dazu auch noch eine interessante Sache, da kann Marc gleich mal sein Sprachtalent an den Tag legen, mal rausholen. Bin ich gespannt. Ähnliche Kerbe, heutige Zeit, alles ein bisschen anders. Ne? Es gibt ja aus unserer Jugend Filme, Serien, was auch immer. Ihr erinnert euch an Otto-Filme zum Beispiel. Ja. So, oder an Schmiteinander, bekannte... Ja, komm auf den Punkt. Genau. Wenn man das heute in der Mediathek sich anguckt, da gibt's, kann man ja alles gucken, ja. Dann gibt es auch Warnhinweise, die mich auf dasselbe hinauf... Achtung, jetzt ändert sich. Die Triggerhinweise. Genau, die Triggerhinweise, dass das, was dort gezeigt wird, zur damaligen Zeit als humorisch und so weiter anzusehen ist und heute natürlich als diskriminierend angesehen werden könnte. In den 90ern waren die Leute alle bekloppt gewesen. Genau, die haben über Dinge gelacht, über die man heute nicht mehr, so könnte man sagen. Und hier gibt es 2 Zitate, einmal von Otto und einmal von Harald Schmidt. Und das kannst du gerne mal vortragen. Otto sagt, als ob es keine anderen Probleme als alte Otto-Scherze gibt. Und von Harald Schmidt heißt es dazu, ein echter Schmiteinander-Gag, den Herbert Feuerstein nicht mehr erleben kann. Ja. Das kann man mal so stehen. Da hat er wohl recht. Ja. Genau. Ja. Aber dann möchte ich bitte auch das Handbuch kriegen, worüber man heute noch lachen darf. Ja. Lachen ist gar kein Gefühl, Lachen ist eine Anweisung. Wenn man das mal ein bisschen aus der Distanz und mit ein bisschen Abstand reflektiert, diese Entwicklung, dann kommt man nicht umhin, erinnert zu werden an das Neusprechdiktionär aus dem Film 1984 von Orson Welles. Okay. Mhm. Da geht es ja darum, dass die Sprache fortwährend geändert, angepasst wird. Es gibt kein hervorragend mehr, sondern nur ein Doppelgut plus plus. Falls der ein oder andere den Film gesehen hat. Aber das ist ja okay, wenn die Sprache sich ändert. Aber wenn nein, es geht darum, dass die Sprache dort von oben angepasst wurde. Diktiert wurde und es wird immer weiter gleichgeschaltet. Ja. Ja, okay. Also um einfach jeden... Oder einen entsprechenden Aspekt der Individualität einfach komplett rauszuzüchten aus den Leuten. Individualität wird damit abgeschafft. Aber ich würde ja fast behaupten, das machen wir ja selber, weil wir sind ja diejenigen, also jetzt nicht du und ich, sondern Stefan, die so eine Entscheidung fällen. Das ist ja nicht, das kommt ja nicht von oben. Das ist ja keine... In dem Film schon. Ja, aber ich meine, das ist ja, was wir, deswegen können wir uns ja auch gut und ordentlich dagegen stellen und sagen, wir sehen das anders, weil das ist die Meinung von einem Teil der Gesellschaft. Aber ich find's, keine Ahnung. Keine Ahnung. Dafür würde ich mir auf die Straße kleben. Ja, aber oh Gott, okay. Hey, das war Humor. Heute dürfen wir noch drüber lachen. Pass auf. Aber da lachen nicht alle schon mal, drüber. Schon mal als kleiner Disclaimer. Ja. Die Witze, die gleich kommen. Alle Folgen, die wir in den letzten 2 Jahren erzählt haben, sind alle nicht mehr lustig. Die müsst ihr euch mal in 10 Jahren anhören. Die Hälfte davon wird höchst vermutbar verboten sein. Ja, richtig. Auf dem Index stehen. Ihr wundert euch wahrscheinlich. Diskriminierend und sonst was. Wir müssen uns kurz an die Leute aus dem Jahre 2018 wenden. Ja. Nee, nicht 2038 meine ich natürlich. Ihr wundert euch, warum die Hälfte des Podcasts gepiept war. Das hat damit zu tun, dass wir einfach jetzt gerade einen anderen Humor haben, als wir morgen haben dürfen. Okay. Wir können nämlich noch lachen. Ja. Etwas, das euch wahrscheinlich im Halse stecken geblieben sein wird, spätestens ab 2030. Ey, sag mal was Lustiges. Musst du sofort Bußgeld zahlen, wenn du lachst. Ja. René, allein das, was du gerade gesagt hast, fand ich schon lustig. Oh, wenn das schon lustig. Das wird die Form der... genau. Stefan wird euch heute mit den Witzen zeigen, was in Zukunft lustig ist. Ah, ich glaube, meine nämlich Sachen, wo man nicht mehr lachen darf. Ja. Genau. Gut. Ja, wie ist es denn? Wollen wir dann da gleich weitermachen mit? Oder hat jemand mal auf die Uhr geguckt? Wie lange sind wir schon live eigentlich? So, wir sind bei einer knappen Stunde. Wir können jetzt so langsam zum Witzbattle schreiten. Genau. Das heißt, ihr begebt euch schon mal langsam in den Keller. Genau, zum Lachen. Das hat man früher so gesagt. Aber da muss man auch aufpassen. Warum durfte man früher zum Lachen nur im Keller? Da gibt es ein wunderbares Panel-Comic. Mhm. Herr Müller macht sich Luft. Gäste, wie Herr Müller von seiner Schreibtischbox im Großraumbüro aufsteht, die Brille putzt, dann siehst du ihn im nächsten Panel, wie er irgendwie nach unten geht, im Treppenhaus und immer weiter. Und ganz unten siehst du ihn dann, also im dritten Panel siehst du ihn dann, wie er sich quasi in so eine Kabine auf dem Herrenklo einschließt. Und dann sieht man eine kleine Sprechblase und in der steht Möse. Ja, heute dürfen wir drüber lachen. Haben wir doch jetzt rausgepiept, oder? Ach so. Habt ihr gar nicht verstanden im Podcast? Nee, wir müssen erst mit Piepen anfangen in 6 oder 7 Jahren. Okay, gut. Also. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt das Witzbattle, oder? Viel Spaß geht los. Oh, ja. ich hab richtig gute heute. Richtig gute. Und René hat sich auch mal... Ich möchte Blindenschrift hat sich an die Wette rausgesucht. Stefan, ich möchte jedes Mal 1 Euro bekommen. Ja? Jedes Mal, wenn du sagst, ich habe so richtig gute Witze. Ja. Ich kann schon sagen, ich habe heute Sportwitze. Jedes Mal. Die erste Million ist ja die schwerste, aber mit dir schaffe ich es schneller. Siehste. Ja, Folge 122. Wir fangen an mit dem Witzbattle. Es wird ein denkwürdiges Witzbattle, weil ich glaube auch. Erstmal hat Stefan lustige Witze dabei. Genau. Aber Marc fängt erstmal an, damit wir noch ein bisschen Luft haben. So. Alles klar. Auf dem Dorfmarktplatz. Eine Kundin fragt den Verkäufer, entschuldigen Sie bitte, sind diese Tomaten gentechnisch verändert? Warum möchten Sie das wissen? Meldet sich die Tomate. Ja, warum wollen Sie das wissen? Ja, das der ist so auch. 2023. Ja, da lacht in 5 Jahren kein Mensch mehr drüber. Genau. Gut, ich habe auch einen guten. Den habe ich auch ich noch nie. Auch einen guten. Meiner war nicht gut. Hat noch keinen guten gehört heute. Hilfe, ein Ball. Das ist der beste, den ich je gehört habe. Und deswegen trage ich den jetzt vor. Ein Mann sitzt im Zug und kaut schweigend sein Kaugummi. Mhm. Ihm sitzt eine ältere Dame gegenüber, die so meint, oh, ist aber nett, dass sie sich mit mir unterhalten, aber ich höre ganz schlecht. Oh, der ist gut. Der ist Sei gut. Doch. Ja, den fand ich gut. Okay, jetzt kommen hier ein paar Sportwitze. Jetzt kommen die Witze, die auch noch 2030 tauglich sind. Ich wollte dieses Jahr eigentlich 10 Kilo mit Sport abnehmen. Fehlen ja nur 13. Ja. Ne? Ja. Yeah. Habe ich da ein Grinsen von Marc? Marc überlegt noch was anderes. Ich überlege noch. Soll ich dir erklären? Pass auf, 10, nein, 13 nein, sind nein, ja mehr nein, als 10. Der hat also 3 Kilo zugenommen. Ein Mann kommt nach Hause vom Arztbesuch. Erzähl, was hat der Arzt gesagt? Genau genommen hat er gesagt, 50 Euro bitte. Okay. Und was hattest du? 30 Euro. Nein, was dir fehlte? Na, 20 Euro. Oh Gott. Ja, den hatten wir, glaube ich, in der Arztfolge. Aber das kann sein, oder? Ich meine, das ist jetzt ungefähr 28 Jahre her, aber den hatten wir schon mal. Ja. Den wir definitiv noch nicht hatten, war ein Polizist im Verhör zum Gefangenen. Wo waren Sie zwischen 3 und 5? Im Kindergarten. Ja, genau. Der bläst ins selbe Horn. Ja. Der Fitnesstrainer fragt, hast du schon mal bei einem Marathon mitgemacht? Du meinst Netflix? Ja, der ist aber sehr neu. Der ist richtig neu. Ja, der ist richtig frisch. Ja. Aber der wird 2038 nicht mehr lustig sein. Kann durchaus sein. Weil diese Unterhaltungsform, die Netflix bietet, wird leider das Jahr 2037 nicht überleben. Nicht überstehen, ja. Fürchte ich auch. Da kommt was Neues bestimmt. Okay, dann bin ich ja schon wieder dran. Schon wieder, ja. Mutti, mach dir bitte keine Sorgen, heißt es am Telefon. Ich bin im Krankenhaus. Sohn, ich bitte dich. Du bist jetzt seit 8 Jahren Chirurg. Können wir unsere Telefonate bitte anders beginnen? Ja, sehr gut. Kann ich übrigens auch zu Hause erzählt habe, waren die... Hast du auch Testpublikum? Selbstverständlich. Ah. Ich auch. Es kommen keine ungetesteten Witze hier. Ah. Siehst du, ich nehme immer die Witze, wo gelacht wird, die gebe ich Stefan immer. Stiftung Witzetest. Ja. Also, die kleine Erna kommt entrüstet aus dem Kindergarten nach Hause. Die Tante im Kindergarten ist so blöd, die weiß noch nicht mal, was wie ein Pferd aussieht. Echt, sagt die Mutter. Kann doch gar nicht sein. Doch, ich habe ein Pferd gemalt und sie hat mich gefragt, was das sein soll. Kennen wir ja. Manchmal muss man die sich anhören. Ja. Dann ich erkläre ihn dir eigentlich nachher. Ja. Oh Mann. Verstehst du, Mensch? Ich wette, wenn du ihn dir anhörst und dich darauf konzentrierst, wirst du ihn auch. Verstehst du sofort. Die Sache mit dem Konzentrieren, da waren sie wieder meine drei Probleme. Ja. Nee, bei mir geht's mir, ist aber auch genau dasselbe, wenn ihr Witze erzählt. Ich lache immer erst drüber, wenn ich dann gucke, ob die Folge so freigegeben werden kann. Ja. Ah, okay. Verstehe. Weil ich sie dann erst höre und verstehe. Pass auf. Wie hast du denn so viel abgenommen? Na, ich habe mir Laufschuhe für 250 Euro gekauft. Ah, und jetzt gehst du ganz oft laufen? Nee, aber ich habe kein Geld mehr für Essen. Ja, was eine Variante. Ja. Marc, Bonuswitz. Vor 20 Jahren hätte ich mit nur 5 Euro in meiner Brieftasche Eier, Brot, Zigaretten und Milch vom Supermarkt mitgebracht. Heute haben sie überall Kameras. Ja. Ihr habt doch beide gelacht, ey. Ja. Ich seh's so. Ihr habt doch beide gelacht. Als ich mir den damals ausgedacht hatte, fand ich den auch lustig. Oh Mann. Okay, stehen zwei Mathematiker vor einer Kita und beobachten die Kita so, ne? Gehen drei Kinder rein, kurze Zeit später kommen 5 Kinder raus. Ui. Und dann sagt der eine Mathematiker zum anderen, wenn jetzt nochmal 2 Kinder reingehen, ist keins mehr drin. Dann ist der Raum leer. Genau. So einfach ist Mathematik. Oder? Yes. Ja. So, Stefan, einen Bonuswitz. Ich habe noch einen Bonuswitz, passend zu dem Thema von vorhin. Wie melde ich eigentlich gendergerecht ein herrenloses Damenfahrrad? Na, gar nicht. Ein verwaistes Fahrrad mit tiefem Einstieg? Ja, das war dein bester. Ja, den habe ich mir zum Schluss aufgehoben, ne? Ja, ich habe auch noch einen. Chuck Norris hat die 10. Klasse in der Kita absolviert. Ja, egal. Okay, gut. Na los. Marc. Es heißt doch, ein Blatt Papier kann man nicht mehr als 8-mal falten, egal wie groß oder klein es ist. Ja. Wer auch immer das gesagt hat, sollte mich mal beim Scheißen sehen und mit nur einem Blatt Papier. Ja. Okay, ja, jetzt legst du aber richtig los. Ja, jetzt sind wir auch fertig. Das ja, Beste Marc, kommt zum Schluss. Du hast sie von hinten aufgerollt. Ja, eben. Ne? Ja, war doch, hat sich doch gelohnt. Ich erzähle die besten Witze mal zuerst, weil ich weiß, dass Hannes nicht bis zum Schluss durchhält. Da haben wir es wieder, genau. Aber ich glaube, Hannes macht ja in der Zeit, wo sie sonst ihren eigenen Podcast zu Weich für Sessel, Für Sofas. Ist schon so lange her, dass ich gar nicht mehr den Titel weiß. Genau. Oh Mann. In der Zeit, wo er einen aufzeichnen würde, hört er unseren an. Ja. Also die sind komplett auf Podcast-Diät. Ich meine, nicht nur, dass sie selber keinen mehr produzieren, sie scheinen auch uns nicht mehr zu hören. Sollten wir da mal vorbeigucken? Ich frag mal nach. Ja, vielleicht sollten wir sie einfach mal einladen zu einer Sendung und sie langsam an das Podcast-Geschehen ranführen. Ja, vielleicht wissen die ja gar nicht mehr, wie das funktioniert. Ja. Das also Einladung steht. Ja. Wir zeichnen nächste Woche in Ostkreuz in so einem Dreieck auf. Übernächste Woche. Übernächste Woche, stimmt. Ah, ihr wisst immer die Geraden. Die Geraden? Ja, okay, René. Wochenzahlen. Bevor es zu schlimm wird mit René, verabschieden wir uns für heute. Das war Folge 122 vom Meisten Berlin Podcast, richtig? Absolut korrekt. Ja, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis in 2 Wochen. Danke René, danke Marc. Danke Stefan. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Danke, liebes Plus-Team. Plus. Plus. Irgendwas ist auch immer. Der Meiste Berlin Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi, schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und hier sind die Outtakes. Ich würde sagen, ich würde halt vorschlagen, wir machen spontan Interviews mit Damen, die hier vorbeilaufen. Wer so blöd ist, hier vorbeizulaufen, muss damit rechnen, interviewt zu werden. Genau. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer live. So, Podcast-Brille auf. Ah, jetzt kann ich meine Notizen auch lesen. Das ist gut. Seid ihr vorbereitet für Folge 122? Ja, René, muss noch jemand das Datum sagen? Es ist der 2. Oktober. Ja, der hat noch einen alten Kalender immer dabei. Der? Nee, unten bei dem Fluss. Nee. Oh Gott, ich komme mir vor wie meine eigene Mutter. Was mache ich hier? Das ist unten. Right. Okay, Publikum ist ausreichend vorhanden. Genau. Die hören uns auch zu. Ja. Pause für Applaus. Okay. Hallöchen. Alles geladen? Ja, Waffe ist geladen. Natürlich billig geladen, wie immer. Ja. Du bist ja auch eine Maschine, Marc. Ja. Ich bin mal gespannt auf deine Witze. Du hast ja gesagt, dass sie diesmal lustig sind. Ja. Wunderbar. Also auf den grünen Spreepark. Ja, glaub, wir hatten schon schlechteres Feedback. Ja, finde ich auch. Hallo und... Wie oft denn und noch? Los geht's. Attacke. Spricht mir doch nicht ins Wort. Wollen wir noch den einen kurz in. Ach so, stimmt. Einsprecher. Wollte schon einpacken. Ich nehme das Pferd. Du nimmst das Pferd, du nimmst die Stunde Jugendbiele. Ja. Und du? Und ich fange an. Ja, dann bitte. Nee, Marc darf noch überlegen. Komm, das ist der, das ist der Impro-Teil. Okay. Das ist eigentlich eine Therapie. Therapie. Ich wiege keine 800 Kilo. Aber hier geht's auch nicht mehr um den Wettkampf. Sollen wir nochmal von vorne? Ja, mach doch. Aber das lassen wir drin. Ja. Ich weiß nicht mal, was da lustig war. Ich schon. Vom echten Boxhagener Platz. Gibt ja nur einen. Es gibt nur einen? Was? Das habe ich nicht verstanden. Ja, weil gibt es einen falschen? Naja, klar. Der, wo ich und Tina am Anfang waren. Ach, ihr wart an dem falschen Boxhagener Platz? Ja, ihr habt gedacht, das ist der Boxhagener Platz. Ja. Aber der heißt nicht so. Kennt sich halt nicht aus in Berlin. Jetzt habe ich die ganze Geschichte erst verstanden. Das heißt, ihr guckt in die Karte, sucht den Boxhagener Platz und fahrt irgendwo hin, was gar nicht der Boxhagener Platz ist. Wir haben gar nicht in die Karte geguckt, sondern wir waren davon überzeugt, das müsste er wohl sein. Weil das ist ja da vorne. Das hier, ja, das ist jetzt... Habt ihr Glück, dass es nicht so weit entfernt war. René zählt runter und dann stoppen wir. Von wo diesmal? Von 1000. 1000. 999, 998, 5, 4, 3, 2, 1, 0.